Thema: Am Steuer oder im Bus? Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Wie kommt man als 16-Jähriger von Punkt A zu Punkt B in einer Stadt? Die beiden Bilder stellen zwei Alternativen dar: das Auto und den Bus. Auf Bild 1 sitzt ein junger Mann am Steuer, während das Mädchen auf Bild 2 bei ihrer täglichen Fahrt zur Schule öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nimmt. Der Führerschein kann in Ungarn mit 18 Jahren erworben werden. Der junge Mann posiert gerade mit seinem Führerschein vor der Kamera. Nachdem er die Fahrprüfung erfolgreich abgelegt und zum 18. Geburtstag ein kleines Auto geschenkt bekommen hat, hat er vor, ab sofort auf den öffentlichen Stadtverkehr zu verzichten und nur noch seinen Wagen zu benutzen. Auf der einen Seite ist es erfreulich, denn er braucht sich nicht mehr überall hinfahren zu lassen oder die morgens überfüllte Straßenbahn zu nehmen, wenn er um 7:30 in der Schule sein will. Auf der anderen Seite ist er als Fahranfänger hohem Risiko ausgesetzt. Besonders morgens geht es in Großstädten verkehrsmäßig ziemlich chaotisch zu. Da er noch relativ unsicher im Fahren ist, muss er sich an die Staus in der Stoßzeit und den sowieso regen Stadtverkehr erstmal gewöhnen. In diesem Alter ist man noch weniger reif, das Einschätzungsvermögen ist noch weniger ausgebildet. Ich finde, für meine Generation ist der Führerschein etwas Besonderes. Die meisten wollen ihn noch vor dem Abi haben, koste es, was es wolle. Mit dem Auto zur Schule zu fahren, ist nach wie vor cool, theoretisch zumindest. Aber dass man keinen freien Parkplatz in Schulnähe finden kann und wenn doch, dann dafür bezahlen muss, ist natürlich ärgerlich. Ich meine, anders als in amerikanischen Highschools haben wir hier keine Schulen mit Parkplätzen. Wer aber nicht auf Raserei und Angeberei mit dem Autobesitz vor der ganzen Schule steht, dem bleibt die herkömmliche Alternative zum Autofahren: öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Straßenbahn, U-Bus oder U-Bahn. Die meisten Jugendlichen gehören zu dieser Gruppe, entweder weil sie noch wegen ihres Alters kein Auto fahren dürfen oder weil sie keins haben. In Großstädten gibt es zum Glück ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz. Auch beim mehrmaligen Umsteigen kann man relativ schnell ans Ziel kommen. Im Gegensatz zum Auto hat man sogar den Vorteil, dass man sich während der Fahrt seine Aufmerksamkeit auch etwas anderem widmen kann. Musik hören zum Beispiel, wie das Mädchen auf dem Foto, oder noch besser, die Hausaufgaben nochmal schnell durchlesen. Zudem ist die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für Jugendliche, die ermäßigte Fahrkarten haben, bedeutend günstiger als Sprit und sonstige Kosten fürs Auto. Ich habe meinen Führerschein letzten Sommer gemacht, doch ich bin nicht der Typ, der ohne Auto nicht überleben könnte. Entweder ich nehme die U-Bahn und die Straßenbahn oder ich steige je nach Wetter aufs Fahrrad und genieße die Freiheit, die der Fahrtwind suggeriert.